Okay. Sonic Ahmed. Voll in seinem Haus. Pass auf. Alter, bin ich kleiner Vogel und es wird Frühling. Um mich rum die Vogelfrauen erwarten, dass ich sing. Leider ist das Tierlieren überhaupt nicht mein Ding. Alter, wie die anderen zwitschern, krieg ich einfach nicht hin. Guter Rat ist teuer, Mann, sonst bleibe ich stumm. Bin ich zwar kein Sänger, aber voll nicht dumm. Ich höre mich bei den Coolen mit den Goldkettchen um und hänge jede Pause auf dem Schulhof rum. Baby, ich hab ein geiles Nest. Wär cool, wenn du dir zeigen lässt. Baby, auch wenn ich gar nicht singen kann. Ein cooler Tunes aus ihren Hosentaschen. Dagegen sind die Jungs im Wald leere Flaschen. Raus aus der Stadt zurück, ich sing den geilen Song. Und keine Vogelfrau nimmt nur Notiz davon. Ich packe eine, halt sie fest und frage mal: Warum ist meine Resonanz bei euch fatal? Sie sagt, mein Alter, komm, das ist doch sonnenklar. Es steht kein Tuss aufs Piepen von dem Nokia. Baby, ich hab ein geiles Nest. Wär cool, wenn du dir zeigen lässt. Baby, ich mach dich tierisch an, auch wenn ich gar nicht singen kann. Baby, ich hab ein geiles Nest. Wär cool, wenn du dir zeigen lässt. Baby,